Hello, hello, good morning. Hallo, hallo, guten Morgen. To those who are on the side of the Lord. An alle, die auf der Seite des Herrn stehen. So look, Paul is telling them that him and Apollos, even though both preached the gospel and both brought them to Jesus. Paulus sagt ihnen, dass und Apollos, obwohl beide das Evangelium verkündigen und beide sie zu Jesus gebracht haben. He said they are just servants. Nur Diener sind. He says, aren't each of us doing the ministry the Lord has assigned to us? Sagt, tut nicht jeder von uns den Dienst, den der Herr uns zugewiesen hat? Look how serious this sentence is. Schau, wie ernst dieser Satz ist. The moment they are both doing the ministry that the Lord has assigned to them, in dem Moment, in dem sie beide den Dienst tun, den der Herr ihnen zugewiesen hat, and you take side, und du schlägst dich auf eine der beiden Seiten, you're literally standing against the Lord, because the Lord has sent both of them. Stellst du dich buchstäblich gegen den Herrn, denn der Herr sandte sie beide. Do you know, it was Kenneth Hagin. Kenneth Hagin. He made a really incredible statement. Hat eine wirklich unglaubliche Aussage gemacht. He was known for his radical and unconditional love for all people. War für seine radikale und bedingungslose Liebe zu allen Menschen bekannt. And even when Christian would fall into scandal and people tried to get him to take position, he would never do so. Selbst wenn Christen in einen Skandal verwickelt waren und Leute versuchten, ihn dazu zu bringen, eine Position zu ergreifen, tat das nie. And sometime there was a story I heard. Irgendwann hörte ich eine Geschichte, where there was some real scandal in some Christian's life and they brought it to him and they wanted him to position himself about it. In der es einen echten Skandal im Leben einiger Christen gab. Jemand kam damit zu ihm und wollte, dass sich dazu positionierte. He refused to talk about it. Weigerte sich, darüber zu reden. And then this person said, but this is not gossip, it's the truth. Diese Person sagte daraufhin, aber das ist kein Klatsch, das ist die Wahrheit. He made an interesting statement. Kenneth Hagin machte eine interessante Aussage. He said, pulling that balloon down doesn't make yours fly higher. Sagte, wenn du einen Ballon runterziehst, fliegt deiner auch nicht höher. I never forgot that. Das habe ich nie vergessen. So, Paul obviously is very clear. Paulus ist sich offensichtlich sehr bewusst, that they were both just doing the ministry the Lord has given them. That's why you can't take side. Dass sie beide nur den Dienst taten, den der Herr ihnen gegeben hatte. Deshalb kannst du dich auf keine der beiden Seiten schlagen. The only side was the side of the Lord. Die einzige Seite kann nur die Seite des Herrn sein. So look, in verse 6 he says this. In Vers 6 sagt folgendes. I planted the church. Ich habe die Gemeinde gegründet. And Apollos came and cared for it. Und Apollos kam und kümmerte sich um sie. So obviously they both had clearly different roles and they both had different influences on the church. Die beiden hatten also ganz offensichtlich unterschiedliche Rollen und beeinflussten die Gemeinde auf unterschiedliche Weise. So, I can imagine how these people acted. Ich kann mir vorstellen, wie diese Leute sich verhielten. Man, when Paul came here, he came with signs, wonders and miracles. I love Paul. Mann, als Paulus hierher kam, kam mit Zeichen, Wunden und Wundertaten. Ich liebe Paulus. What did Apollos do? Was hat Apollos getan? No miracles when he came. Keine Wunder, als kam. No manifestation of power in his life. Keine Manifestation der Kraft in seinem Leben. And then the other was said. Und dann sagten die anderen. Ah, the way Apollos cared for us. Paul never did that. Ah, die Art und Weise, wie Apollos sich uns gekümmert hat. Paulus hat das nie getan. And thank God, Paul finally left, because now we are cared for. Ich danke Gott, dass Paulus endlich gegangen ist, denn jetzt kümmert sich jemand uns. That's what happened. So war das also. One cared for them, but the other one just started the whole thing. Der eine kümmerte sich sie, der andere hat die Sache begonnen. Paul is so clear. Paulus ist so deutlich. There is another divine but. Es gibt hier ein weiteres göttliches Aber. But it was God who caused it to grow. Aber Gott war es, der sie wachsen ließ. See, Paul knew it doesn't matter how powerfully he preaches the gospel. Siehst du, Paulus wusste, es spielt keine Rolle, wie kraftvoll das Evangelium predigt. And how wonderfully Apollos cares for the people. Und wie wunderbar Apollos sich die Menschen kümmert. He knew that if God doesn't cause the church to grow, then everything else is worthless. Wusste, alles andere ist wertlos, wenn Gott die Gemeinde nicht wachsen lässt. I wish that every main leader of any church would read this and put this on their hearts. Ich wünschte, jeder Leiter einer Gemeinde würde dies lesen und sich zu Herzen nehmen. They would not try to invest time, energy and money into finding out better church growth strategies. Dann würden sie nicht versuchen, Zeit, Energie und Geld in das Herausfinden besserer Strategien für Gemeindewachstum zu investieren. They would spend more time in intimacy with God, who is the one who is making the church grow. Sie würden mehr Zeit in Intimität mit Gott verbringen, der derjenige ist, der die Gemeinde wachsen lässt. And this is why it was so powerful and so important, because Paul had a very clear understanding that if God doesn't make it grow, nothing is going to grow. Deshalb war das so kraftvoll und wichtig, denn Paulus wusste ganz genau, wenn Gott die Gemeinde nicht wachsen lässt, wird nichts wachsen. And then he says in verse 7, dann sagt er in Vers 7, this means that he who plants is not anybody special, nor the one who waters. Das heißt, weder derjenige, der pflanzt, ist etwas Besonderes, noch derjenige, der gießt. Isn't that incredible? Ist das nicht unglaublich? So Paul was nothing special, neither was Apollos. Paulus war also nichts Besonderes und Apollos auch nicht. Yet they made those two guys somebody special. Und doch machten die Leute die beiden zu etwas Besonderem. Why did they make them somebody special? Because that's how the human nature, who is immature, always will act. Warum machten sie die beiden zu etwas Besonderem? Weil die unreife menschliche Natur immer so handeln wird. But that's not the heart of God. Aber das entspricht nicht dem Herzen Gottes. So look what he's saying. Nun schau, was er sagt. He is saying that only God himself is the one who brings the supernatural growth. Er sagt, denn Gott ist derjenige, der das übernatürliche Wachstum bewirkt. So what does it have? What does it mean? Was bedeutet das also? It means if the church doesn't grow supernatural, it's a man-made thing, whatever you want to call it. Das heißt, wenn die Gemeinde nicht übernatürlich wächst, ist das eine von Menschen gemachte Sache, wie auch immer du es nennen willst. And if it's supernaturally grown by Jesus himself, who is the head of the church. Sie muss übernatürlich wachsen, und zwar durch Jesus selbst, der das Haupt der Gemeinde ist. Then how can you give any single human being preference over another? Wie kannst du einen einzelnen Menschen einem anderen vorziehen? You can't do that. Das darfst du nicht tun. So. Also. Every time you take side, you're taking side against the Lord. Jedes Mal, wenn du Partei ergreifst, ergreifst du Partei gegen den Herrn. Every time you take side among two Christians fighting or church splitting or arguments among the body of Christ. Jedes Mal, wenn du Partei ergreifst, wenn zwei Christen streiten, wenn sich eine Gemeinde spaltet, wenn sich der Leib Christi streitet, you're positioning against yourself against the Lord. Stellst du dich gegen den Herrn. Let's be spiritually mature. Lass uns geistlich reif sein. At the end of the day, letztendlich, we all stand before Jesus. Wenn wir alle vor Jesus stehen, we're gonna have so many surprises. Werden wir so manche Überraschungen erleben. So many times we were so sure we were right, and we stand before him, we'll realize, oops. So oft waren wir uns so sicher, dass wir recht hatten, doch wenn wir vor ihm stehen, werden wir feststellen, oops. We realize that we were human beings like everybody else. Wir werden erkennen, dass wir Menschen wie alle anderen waren. See you tomorrow. Bis morgen.